im Sturm. Der Podcast mit Gegenwind der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Oh, Nerv. Habe ich. Okay, den Punkt nochmal aufgreifend, die Ansage, der Landtag wäre intransparent, der möchte ich entschieden gegenübertreten. Momentan ist es nämlich eher so, dass der Landtag insgesamt transparenter ist, als es die Piratenfraktion ist. Und ich möchte das auch begründen, weil der eine Punkt ist tatsächlich untergegangen in der Diskussion heute Abend. Ich habe an irgendeinem Punkt mal gesagt, dass die Protokolle eigentlich extrem wichtig sind. Für die Nachvollziehbarkeit, und um die geht es uns ja angeblich immer, haben wir nämlich bisher nicht besonders viel geleistet. Unsere Protokolle sind echt, auf Deutsch gesagt, für den Arsch. Und genau. Danke. Ja, du weißt. Und das ist alles Björns Schuld. Nein, das habe ich nicht gesagt. Björn, ich beziehe mich da jetzt mehr auf den Teil, wo du nicht protokolliert hast und mehr auf den Teil, wo nicht öffentlich war. Und du weißt auch, dass deine Protokolle insgesamt deutlich besser sind als alles andere, was wir abgeliefert haben bisher. Du warst in also öffentlicher Sitzung Abgeordneten betreut. Check. Ja, however, die Protokolle sind im Gro eigentlich für die Tonne, sind nicht, es ist nicht nachvollziehbar, was in den Diskussionen wirklich gelaufen ist. Und da sehe ich eigentlich absolut das größte Problem, denn der Landtag tut das bei den meisten Sitzungen, dass da tatsächlich Wortprotokolle sogar vorhanden sind. Ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen Wortprotokolle, aber ich finde schon, dass das der elementarste Punkt ist, um daran zu arbeiten. Und da haben wir echt Nachholbedarf und ich finde es dann einfach auch recht unverschämt, wenn gesagt wird, der Landtag wäre intransparent. Kann ich mich anschließen. Ich habe versucht, diverse Protokolle lesen und ich konnte eigentlich nichts nachvollziehen. Ich glaube aber, der Vorschlag in die Richtung ist, strafft die Inhalte der Sitzungen, steht besser vorbereitet in Sitzungen. Ich meine es wirklich nicht übel irgendjemandem gegenüber, aber es gibt zu viel sinnloses Geschwätz auf diesen Fraktionssitzungen. Und wenn die besser vorbereitet mit knapperen und strukturierteren Redebeiträgen sind, dann kann man auch besser protokollieren. Dann fällt es auch leichter. Dann muss man nicht aus 8 Stunden zu Anfang, jetzt vielleicht noch 4 oder 6, Wirrwarr irgendeine Essenz ziehen oder versuchen, alles zu protokollieren. Es interessiert niemanden, über Kaffeemaschinen oder T-Shirts geredet wird. Politische Inhalte auf die Tagesordnung bringen, gut vorbereitet reingehen, knappe Statements und das lässt sich auch protokollieren. Danke. Ich habe 2 Dinge, wenn ich mal ganz kurz darf. Wenn der Holgi nicht möchte, dass aufgezeichnet wird, dann sollten wir jetzt nicht aufzeichnen, ist das eine. Hier hat jeder das Recht zur Gegenrede. Und das andere wäre was zu dem Statement. Aber lass uns bitte mal eben drüber reden, ob wir jetzt wirklich aufzeichnen, wenn jemand sagt, er möchte das nicht. Hast du das gesagt, Holger? Habe ich eben nicht gehört. Bitte nochmal. Da die Aufzeichnung nicht läuft, denke ich mir mal, er traut sich jetzt natürlich zu Recht eventuell nicht, seine Meinung in dieser Hinsicht zu äußern, weil sie aufgezeichnet wird. Old Holgi traut sich mit Sicherheit. Da würde ich mich jetzt sehr wundern. Abgesehen davon drehen wir uns durch dieses Argument in einer Zeitschleife, falls es niemandem aufgefallen ist. Ist ja wie im Landtag hier. Das ist schlimmer. Dann sage ich es jetzt weiter. Dann mache ich jetzt einfach weiter, bis jemand die Gegenrede wiederholt. Ich spiele mal den Anwalt des Teufels. Wir sind alle Individuen und wenn ich reden will, dann rede ich in der Sitzung. Und dann könnt ihr mir 1000 Mal sagen, ich soll das toll vorbereiten. Ich find's toll, meine Stimme zu hören. Deswegen muss ich Redebeiträge machen und auch eine Stunde lang darüber reden, ob nicht 4.000 Euro für eine professionelle Kaffeemaschine zu viel sind oder nicht. Das muss ausdiskutiert werden. Und ich habe da so ein Zitat im Ohr. Es kommt gar nicht drauf an, worüber wir diskutieren. Die Hauptsache ist, dass wir diskutieren, dass jeder das Recht hatte, seine Meinung zu sagen. Und genau das sind die Allerschlimmsten, die sich selber gerne reden hören. Und da bist du nicht der Schlimmste unter den Schlimmen, aber einer unter den Schlimmen. Aber Michelle, wenn du jetzt für 4.000 Euro redest, bist du noch deutlich unter dem guten Steinbrück, ne? Dem Provinzpolitiker. Aber wenn ich das ganz kurz sagen darf, ich weiß das. Ich weiß, dass ich auch viel rede. Ich brauche auch manchmal, bis ich meine Gedanken so ausformuliert habe, dass ich hoffe, dass die Leute sie verstanden haben. Das ist mir auch klar. Das ist meistens dann, wenn ich keine vorbereiteten Reden habe. Und das passiert mir in Fraktionssitzungen leider sehr häufig, weil ich sag's jetzt einfach mal, die Leute irgendeinen Quatsch labern, wo ich dann einfach nicht mehr weiß, wie ich damit umgehen soll. Und weil ich auch dann kein Gegenargument finde. Konstruktive Vorschläge zur Form, zur Arbeit und eine Metadebatte anstoßen. Der Rat an alle Redner heißt, mach's Maul auf, tritt laut auf und hör bald auf. Kommt, glaube ich, von Luther. Und wenn das alle beherzigen, dann sind wir ein gutes Stück weiter. Ich kenne von Luther ja nur, was euch gut schmacket, was rülpset und forzet ihr nicht. Du weichst vom Thema ab, wir sind bei Redebeiträgen. Gehirnfürze, Redebeiträge. Also das, was du gerade vorgeschlagen hast, führt dazu, dass der Lauteste recht hat. Das fände ich sehr schade. Nein, es geht nicht um der Lauteste hat Recht, sondern alle sollen ihre Meinung klar und präzise sagen und dann aber bald aufhören, damit auch die, die leise sprechen, zu Wort kommen. Sorry, wenn ich da missverstanden wurde oder Luthers Zitat falsch angebracht habe. Das mag für Luther gegolten haben und für erfolgreiche Reden in solchen Runden, aber das ist leider eben so, dass das gewisse Persönlichkeitsstrukturen bevorzugen und andere benachteiligen. Das ist Teil des Spiels. Ich befürchte, das wird man nicht mit ich höre mich selber gern reden und rede immer weiter und alle dürfen zu Wort kommen aus der Welt schaffen. Das Problem ist nicht, alle dürfen zu Wort kommen, sondern die Einstellung einiger Leute, dass alle zu Wort kommen müssen, weil erst dann das Thema ausdiskutiert sei. Ja. Kein genau, weiß, auf welches Zitat ich mich beziehe, und das war schon sehr verwirrend, als wir das gehört haben. Weil alles schon gesagt haben, aber noch nicht. Ich meine, ja, genau. Ja, genau. Genau, und ich erinnere mich gut an diverse Livestreams, wo alle Rede- oder viele Redebeiträge damit begonnen. Es ist zwar schon alles gesagt worden, aber ich möchte dieses nochmal hinzufügen. All diese vorweggestellten Sätze, lass mich mal zweifeln, dass jetzt noch was Sinnvolles kommt. Wenn man irgendwas zu sagen hat, man sagen, klar und einfach formulieren. Wenn man anfängt mit, dieses möchte ich noch dazu beitragen, das würde ich noch gerne sagen, streich alle Konjunktive, streich alle Vorsätze, und wir haben ein Drittel Redezeit gesprochen. Streich die guten Vorsätze, das war noch der Beitrag. The way to hell is paved with good intentions, wenn ich wieder mal einen englischen Aphorismus anbringen darf. Wer sagt, dass du das darfst? Die Freiheit nehme ich mir, um einen Werbespot anzubringen. Werbespots anbringen darfst. Ich würde gerne mal was fragen, hört ihr mich? Ja, Dorit. Wie kann ich eigentlich zu bestimmten Themen Kontakt aufnehmen zu den Arbeitskreisen? Weil Mitarbeiter werden nicht genannt. Muss ich Abgeordnete anschreiben oder wie ist das in Zukunft angedacht? Also wenn du konkrete Dinge hast, über die du informiert werden oder informieren werden willst oder wo du was ansprechen willst, kannst du eigentlich jeden MDL auf jeden Fall ansprechen. Wenn das nicht zu seinem Bereich gehört, wird er dich auf jeden Fall an den richtigen verweisen dabei. Und wie spreche ich ihn an? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ist ein guter Anfang. Ja, ich würde aber gerne direkten Kontakt aufnehmen, okay, und nicht einfach einen Brief schreiben müssen. Was fehlt dir? Also ganz ehrlich, meine E-Mail-Adresse ist auf der NRW-ML bekannt und überall, die ich normalerweise benutze. Und jeder Abgeordnete, darf ich kurz daran reden? Und jeder Abgeordnete hat tatsächlich die E-Mail-Adresse vorname.nachname@landtag.nrw.de und steht auch mit der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse auf der Landtagsseite. Noch einfacher vielleicht, schaust du dir die piratenfraktion-nrw.de Seite an. Da wird die Fraktion vorgestellt, da gibt es einen extra Menüpunkt Fraktionen. Da steht auch drin, welcher Abgeordneter für welches Sachthema sozusagen verantwortlich ist. Da findest du auf jeden Fall den geeigneten Abgeordneten. Aber was ich dir empfehlen würde, ist, wenn es dir um inhaltliche Arbeit geht, als allererstes tatsächlich den Arbeitskreis des Landesverbandes anzusprechen, nicht unbedingt den Abgeordneten. Also bei den anderen Fraktionen sehe ich, für welche Bereiche welche Leute zuständig sind. Das finde ich in der Fraktion nirgends. Doch, dann schaust du bitte mal piratenfraktion-nrw.de, Fraktion, und da sind die Leute aufgeführt. Die Abgeordneten, aber keinerlei andere Mitarbeiter. Links. Aber die Abgeordneten, dann sprich doch direkt die Abgeordneten an. Die Mitarbeiter sind deswegen nicht aufgeführt, weil wir das handelt sich um Angestellte und deren Einverständnis müssten wir haben und das haben wir nicht. Beziehungsweise nicht eingeholt bislang. Das ist noch ein ungeklärter Punkt, da werden wir noch mit den Mitarbeitern drüber reden, wer da öffentlich auftauchen will, wer nicht. Und sobald wir das, nachdem wir jetzt, glaube ich, zum 1.10. auch alle Mitarbeiter eingestellt haben, ich glaube, es fehlen nur noch ein oder zwei Leute, sobald wir das geklärt haben, werden wir das auch öffentlich machen. Also die Diskussion würde ich jetzt hier auch nicht wieder aufmachen wollen. Was für ein Thema hast du denn? Kannst du oder magst du das sagen? Na, mich interessiert überhaupt, wenn wir die Kontakte zwischen Basis und Fraktion verbessern wollen. Das kann ja nicht auf den Schultern von 20 Leuten liegen. Und ich fände es eigentlich schon ganz gut, wen man noch ansprechen könnte, wenn es jetzt um konkrete inhaltliche Themen geht. Und ich fände es ehrlich gesagt unschick, wenn es konkrete inhaltliche Themen betreffen würde, wenn dazu die Referenten kontaktiert würden. Also da würde ich tatsächlich erwarten, dass die Basis dann die Abgeordneten anspricht und nicht die Referenten, ehrlich gesagt. Ich würde das sogar noch relativieren. Auf jeden Fall geht zuerst in den entsprechenden Arbeitskreis des Landesverbandes. Denn die Abgeordneten, weder die Abgeordneten noch die Referenten, machen in erster Linie programmatische Arbeit dafür. Das macht der Landesverband. Die Referenten machen in erster Linie und die Abgeordneten in erster Linie parlamentarische Arbeit. Also wenn du eine Frage oder eine Anmerkung hast zu irgendeinem gerade in Beratung befindenden Gesetz, dann mag das sein. Aber wenn es dir um thematische Arbeit geht oder programmatische Arbeit geht, dann mach das bitte in erster Linie mit dem Arbeitskreis. Das ist nämlich so ein bisschen, was so vorstellt, alle Nase lang kommt irgendjemand und will am liebsten direkt fachlich diskutieren mit einem einzelnen Abgeordneten. Das ist einfach der falsche Ansprechpartner in dem Moment. Das soll er bitte mit dem entsprechenden Arbeitskreis machen, so dass sich da eine, ja, ich sag mal, eine Parteimeinung, eine Position bilden kann. Der Abgeordnete selber kann das zwar sich alles gerne anhören, aber der kann ja dazu inhaltlich nichts sagen, es sei denn, es liegt wirklich schon ein programmatischer Punkt auf. Wie soll denn dann der konkrete Kontakt vom Arbeitskreis mit der Fraktion ausschauen? Soll dann ein Abgeordneter angemeldet werden? Wenn der Arbeitskreis tatsächlich inhaltlich mit den Abgeordneten zusammenarbeitet, was ja begrüßenswert ist, das findet schon statt. Die mailen einander oder telefonieren einander oder nehmen gemeinsam an Mumble-Runden teil und so. Das ist jetzt schon so. Da sind natürlich die Referenten herzlich eingeladen bzw. aufgefordert, das auch zu tun. Das ist auch jetzt schon so. Also zumindest für meinen Bereich kann ich das sagen. Und das ist, soweit ich das gehört habe, bei den anderen auch so. Ja, es gibt ja auch noch diese Sache, dass die AKs und die Mitarbeiter mal sich mal irgendwie treffen werden sollen. Habt ihr ja irgendwie diskutiert auf der 20-Piraten-Liste. Also, das ist natürlich was du für jeden Arbeitskreis irgendwie organisieren musst. Ja, das ist auch, also zumindest, ich kann das sagen, dass das geplant ist, aber das wird natürlich jetzt nicht alles sofort stattfinden. Nee, das ist klar. Es ist halt aber eine Sache, die ich auch gut finde. Also, das hat mir noch ein bisschen jetzt gefehlt, dass letzte Woche war halt ein Bildungsmumble, da hätte ich gerne schon den einen oder anderen Referenten mal da gehabt, aber ich habe es auch weitergegeben, dass wir das gerne hätten. Wie gesagt, die letzten oder eine ganze Schwung Referenten sind jetzt zum 1.10. haben die begonnen und die konntest du natürlich vorher noch nicht haben. Aber das wird sich mit Sicherheit jetzt finden. Ich mag mal noch was sagen zu der Sache mit den Adressen. Ich glaube, ich habe schon ungefähr 8 Anfragen gekriegt über Adressen. Ich mache das einfach nächste Woche und kläre das bei uns über die internen Sachen der Namensnennung und den ganzen Krempel. Weil es nervt mich ein bisschen. Ich verstehe, dass die Leute das wissen wollen, wer da arbeitet. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, die möchten nicht, dass ihr Name da auf einer Liste steht oder dass da nur Nick steht. Aber ich mache das einfach damit für diesen Mistkram da, der mit Fragen irgendwie die Arbeitsschleife blockiert, einfach mal los sind. Danke. Hä? Ja, wenn ihr die Jungs toll, ja, wirklich hören wollt, dann ladet sie einfach ein zum Stammtisch oder was immer vor Ort tagt. Ja klar, so ein Stammtisch, Arbeitskreis, Bildung. Mhm. Du musst ja, wir haben ja 2 Dimensionen. Wir haben eine fachliche Dimension und wir haben eine räumliche Dimension. Und dass ich auf meinem Stammtisch zu Hause, sage ich mal in Anführungsstrichen, und den umliegenden gehe, ja, ist schön, aber ich kann jetzt nicht unbedingt auf jede Präsenzveranstaltung einer fachlichen Aufgabe gehen und nicht zu jeder Mumble-Veranstaltung gehen, weil das teilweise echt viel wird. Das muss man schon so ein bisschen kanalisieren. Abend. Ja, gib Gas. Ach ja, der Hinweis, der gerade im Channel kam, auch ganz wichtig zu wissen. Nicht jeder Referent ist Parteimitglied. Also wir haben ja Referenten eingestellt, die teilweise sogar andere Parteimitglieder sind oder überhaupt keine Parteimitglieder sind. Ne? Natürlich muss man deren Einverständnis einholen. Du kannst das nicht automatisch erwarten, dass die da ihren Namen sehen wollen. Aber das wird eben abgefragt. Das ist auch ganz gut, dass das gemacht wird. Ich würde es nur sehr ungern, ja, quasi mit unserer Macht als Arbeitgeber denen sozusagen verordnen, sondern ich würde mir da wünschen, wenn das freiwillig geschieht. Also wenn, schaut euch mal die Fraktionsseiten, also speziell was Fraktionsmitarbeiter angeht, der anderen Parteien an, Grüne, Linke, wer auch immer. Und da ist bisher eindeutig so, dass viel mehr Informationen bei denen zu finden ist, als bei den 20 Piraten. Und ja, und weil die auf den Datenschutz scheißen wir auch drauf? Nein. Moment. Da geht es nicht um Datenschutz, es geht darum, dass... Doch. Nein, das kann man doch vorher erklären. Solange ich keine Einwilligung von den Leuten habe und die muss ich schriftlich haben, darf ich überhaupt keine persönlichen Daten von denen nach draußen geben. So, und also die brauchen wenn ich da in der Fraktion angestellt wäre, dann würde ich darauf bestehen, dass das jeder weiß, weil das mein Traumjob wäre. Und da möchte ich, dass jeder darüber so früh wie möglich informiert ist, dass ich, weil ich da stolz drauf bin, für die Piratenfraktion zu arbeiten. Und wenn das irgendjemand anders sieht, dann muss er schon verdammt gut qualifiziert sein, um da eingestellt worden zu sein. Und dann frage ich mich, wieso ist diese Genehmigung nicht längst mal einfach eingeholt worden? Umlaufbeschlüsse macht ihr jeden Tag. Ja, das ist genau der Fehler, den ich meinte. Wenn ich für die Fraktion arbeiten würde, würde ich darauf bestehen, dass nur wenn alle zustimmen, sogar die Namen veröffentlicht werden und da kein sozialer Druck ausgeübt wird. Sorry, bei jedem blöden Arbeitgeber kriegst du eine Liste von Ansprechpartnern nach außen und ihr seid auch nur blöde Arbeitgeber. Es geht nicht um persönliche Daten, es geht um einen Namen und es geht darum, dass man eine Telefonnummer der Fraktion in der Zuständigkeit hat. Wer sich ausdrücklich dagegen ausspricht, meinetwegen soll das tun, aber ich finde es wirklich ein bisschen irritierend, dass Leute, die auch nach außen Ansprechpartner sein sollen, ihren Namen da nicht sehen wollen. Das finde ich sehr schwer nachvollziehbar. Oh, ich möchte vor allen Dingen auch wissen, wer jetzt mal inhaltliche Beiträge aufarbeitet für die Fraktion, welcher Couleur der ist. Das interessiert mich einfach. Leute, stopp mal. Sie will es wissen, um es zu googeln. Leute, erstens, es hat euch, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so echt krass sage, es hat euch einen Scheißdreck zu interessieren, was die Leute für eine Couleur haben. Das ist immer noch deren Privatsache. Und zweitens, die Mitarbeiter sind nicht eingestellt, um nach draußen zu arbeiten. Die meisten Mitarbeiter sind wissenschaftliche Referenten. Die sind dazu eingestellt worden, um innerhalb der Fraktion zuzuarbeiten. Die haben mit draußen gar nichts am Hut. Die müssen auch in keiner Mammelsitzung sein und bei keinem Stammtisch und nichts, weil die sind teilweise überhaupt nicht mal in der Partei, wie gerade schon gesagt wurde. Ja, aber die machen doch inhaltliche Arbeit, die machen doch Politik, die machen doch Gesetze. Die machen fachliche Arbeit und eben keine inhaltliche Arbeit. Das heißt, ich gehe zum Beispiel zu dem Nico, gehe ich hin und frage ganz einfach, erklär mir mal einfach den juristischen Zusammenhang hier. Was ich dann hinterher für Schlüsse daraus ziehe oder was dann hinterher die Fraktion für Schlüsse daraus zieht oder so weiter, das ist eine ganz andere Sache. Aber wir kommen zum Teil auch gar nicht, weil da eben auch eine gewisse Fachlichkeit bei den Sachen immer gebraucht ist, die man gar nicht alle abdecken kann. Selbst wenn jetzt jemand sogar sagen würde, in dem Gebiet wäre ich mein eigener Fachreferent, betrifft das immer noch so viele andere Gebiete. Vor allem gerade wir als kleine Fraktion müssen sehr viele pro Abgeordneter mehrere Gebiete abdecken, dass wir da auf jeden Fall Leute brauchen, die uns auch überhaupt erstmal zuarbeiten. Genau, das könnten wir gar nicht schaffen, aber das ist nicht so, dass die das inhaltlich entscheiden. Das ist falsch. Inhaltlich entscheiden wir das. Aber das ist doch naiv, die machen doch eine Quellenbewertung und da wird doch Information gefiltert weitergegeben. Und wenn ich eine bestimmte Meinung vertrete, dann gebe ich eine Information nach meiner Meinung weiter, egal ob bewusst oder unbewusst. Und morgen Abend? Du willst lieber direkt an den Referenten und ihm das unterjubeln, damit es auch beim Abgeordneten landet. Nee, stopp mal, Leute. Wissenschaftliches Arbeiten funktioniert vor allen Dingen valide, sachlich und auf empirischen Grundlagen und nicht auf persönlicher Meinung. Wenn irgendein wissenschaftlicher Mitarbeiter Informationen so filtert, dass er mir Sachen vorenthält, dann fliegt er raus, ganz einfach. Ja, und zwar unverzüglich. Ich komme nochmal kurz zurück drauf. Also das war ja auch das, was ich eben meinte mit so ein architektonisches Problem von Anfang an. Man hätte halt an manchen Stellen von Anfang an drauf achten müssen. Und jetzt muss man im Nachhinein hinterherlaufen, wollt ihr jetzt noch auf eine Liste oder wollt ihr nicht auf eine Liste? Viele Sachen ergeben sich dann vielleicht halt jetzt erst in Anführungsstrichen im Nachhinein, obwohl manche Sachen halt vorher hätten auch klar sein können. Haben wir nicht mal gesagt, dass Transparenz nicht persönliche Daten umfassen muss, sondern ganz im Gegenteil, dass wir für Datenschutz Privatsphäre sind. Und jetzt wird die Transparenz aber mal locker ausgedehnt auf Angestellte. Ich finde es ja schon diskussionswürdig, inwieweit ein Abgeordneter transparent sein soll. Ich bin das sicherlich sehr weit, aber das ist eine Sache, die kann man noch nicht mal verlangen. Und von einem Angestellten kann man das erst recht nicht verlangen. Und dass wir, nur weil alle anderen Fraktionen das machen, das auch machen sollen und müssen, finde ich absolut haarsprengend. Vor allem, also was muss man bedenken, dass es ein Abhängigkeitsverhältnis ist. Das heißt ganz klar, diese Leute sind, deren beruflicher Zukunft oder zumindest deren nächsten Jahre, beruflichen Jahre, hängen von der Fraktion ab. Das heißt, dieses Abhängigkeitsverhältnis hat natürlich immer eine Möglichkeit auch zu unheimlichem sozialen Druck. Und das muss man auch mal bedenken. Also das ist also, finde ich, nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und von daher tue ich mich da auch sehr, sehr schwer mit, die Referenten zu sehr in die Öffentlichkeit zu stellen. Also wenn ich den Organisationsplan der Staatskanzlei aufrufe, da kann ich von außen sehen, wo die Leute in welchen Themenbereichen arbeiten, eben weil sie da inhaltlich arbeiten. Das kann doch nicht sein, dass jemand, der irgendwelche Sachen recherchiert, dass der angeblich objektiv über den Dingen schwebt. Man will doch wissen, mit wem man das da zu tun hat, wenn Gesetze vorbereitet werden. Kann doch nicht sein, ist immer schon mal guter Einstieg. Naja, die Fachreferenten, die haben natürlich einen gewissen Einfluss. Das ist doch, ich denke mal, das dürfte unstrittig sein. Das sieht man bei etablierten Parteien, wer als Berater zugange war. Und dementsprechend sind dann auch die Meinungen ausgefallen. Obgleich man auch bei wissenschaftlichem Arbeiten durchaus zu einem anderen Ergebnis gelangen hätte können. Also es kommt schon auf die Auswahl von den Referenten an, die letzten Endes, ich sag mal, das ist eben auch schon gesagt worden, die Informationen auswerten, filtern und eben dementsprechend aufbereiten. Und je nach Ergebnis seiner wissenschaftlichen Arbeit kommt eben ein entsprechendes Resümee heraus, was als Grundlage für die weiteren Entscheidungen eines Abgeordneten dient. Also insofern hat ein Fachreferent eine unglaublich wichtige und letzten Endes, ich möchte mal auch sagen, fast mächtige Position inne. So, das streichen wir jetzt bitte aus dem Protokoll, weil das war Unfug. Nein, das streichen wir nicht, Schreiberform. Du kannst mir ja ruhig ans Knie bieseln, aber das einfach mit Unfug abzutun, das halte ich für verkehrt. Ist eine Frechheit. Trotzdem ist es auch eine Frechheit zu sagen, ich will jetzt aber die politische Couleur der Angestellten wissen. Das Darum geht es nicht. Ja, natürlich, es wurde gerade verlangt. Es wurde gerade gesagt, ich will genau wissen, wer das ist, damit ich rausfinden kann, welche politische Couleur die haben. Das war das Argument. Dann muss ich sagen, liebe Leute, das geht einfach zu weit. Dafür seid ihr in der falschen Partei. Nein, es geht nur um den Namen und eine Telefonnummer und die Funktion innerhalb der Struktur. Das ist alles. Niemand will die Partei oder sonst was wissen. Ich habe gerade einen Link gepostet, wo es darum geht, welche Daten typischerweise Es wurde gerade gesagt. Entschuldigung, es wurde gerade gesagt. Es wurde wortwörtlich gesagt, ich möchte die Couleur der Mitarbeiter, die politische Couleur aller Mitarbeiter kennen. Du hast doch gerade was gesagt von Provokation, Michel. Dann nimm das mal als Provokation, weil darum geht es. Sorry, wer hat das bitte gefordert? Ich möchte das dann wirklich wissen. Ich habe das nicht mitbekommen, dass die politische Couleur der Mitarbeiter irgendwo veröffentlicht wird. Ich habe das gesagt. Ich habe das auch nicht gehört. Ich möchte nur eine ganz interessant. Ich habe das gesagt, das war einfach provokant gemeint, weil das ist doch klar, wenn der Name da steht, dann googeln alle und wollen wissen, was der gemacht hat und wer das ist. Bingo! Das kannst du auch aus den Protokollen lesen und dann googeln, wenn du willst. So mal eben zwischendurch. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Bis dann. Tschüss. Aber wenn die schon so viele Abgeordnete da sind, ich habe mal eine ganz andere Frage bezüglich Transparenz und Offenheit. Ist es eigentlich, ihr macht ja diese besagten AK-Sitzungen, ne? Ja. Ja. Gibt es eigentlich irgendwo, da die ja tagsüber stattfinden, irgendwo die Daten abgespeichert neben den Protokollen? Ich nicht. Ja. Gedacht, aber das gibt's im Moment noch nicht. Gut, dann eine andere Frage, die ich habe. Die Protokolle habt ihr ja auf euren Pad-Servern, ne? Ist es nicht möglich, da ja die Dokumente euch schneller bekannt sind als uns, bestimmte Dokumente, auch wenn es auf die Landtagsdatenbank zurückgreift, mit zu verlinken, sodass sich jemand, der sich für bestimmte politische Themen interessiert, das direkt auch nachlesen kann? Verstehe ich jetzt nicht. In welchem Kontext wurde das nicht getan? Ja, ich wollte gerade sagen, Push oder was für Pull, Dokumente sind gemeint? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel hier Vermischung von U3 und Ü3-Gruppen wurden, Ausbau, Konnexität, Erklärung der politischen Schwerpunkte, das sind ja alles Dokumente, die bei euch irgendwo vorliegen. Ja, aber in welchem Kontext wurde das nicht getan? Also das sollte eigentlich Standard sein, denke ich. Nein, in keinem der Protokolle der AKs gibt es irgendwo ein Link. Es wurde nur gesagt, wir haben drüber gesprochen. Ja, das liegt dann wohl vermehrt daran, dass diese AKs tatsächlich, ich sag mal, in einem frühen Stadium sind, um es euphemistisch zu sagen. Ja, aber das ist kein Problem. Warte, ich helfe aus. Auf der linken Seite hast du einen Link, da sind die ersten 1026 seit Juni. Kannst ja nachgucken. Sorry, also ich weiß schon, wie ich bestimmte Daten runterladen kann und ich lade mir auch entsprechende Daten selbst runter. Ich fände es halt nur irgendwo toll, dass man halt nicht jedes Mal alles manuell kontrollieren muss, weil man es nicht sortieren kann. Kontrollieren? Also, wenn da die Nummer nicht stand, finde ich das auch blöd. Muss demnächst gemacht werden, sollte im Protokoll zumindest die Nummer von dem Papier stehen. Und das andere ist wieder das, was ich auch meine. Ansonsten ist das, geht das nämlich einfach auch langsam in zu viel Arbeit über. Die kann man sich runterladen. Sobald man die Nummer hat, kann man sich dann auch runterladen. Ob man es direkt verlinken muss in dem Protokoll, ja, das ist immer wieder die Frage, inwieweit sich der Aufwand lohnt und inwieweit wirklich auch ein bisschen dann, wenn ich schon wenn ich schon die Transparenz haben möchte, inwieweit ich nicht auch verpflichtet bin, da ein bisschen auf der anderen Seite dran mitzuwirken. Wir sollten nichts unmöglich machen, weil die Nummer ist keine Sache, die sollte auf jeden Fall dann immer drüber da drin stehen, über welches Papier gerade gesprochen wird. Ich habe da eine ganz doofe Frage zu. Über die Nummern ist ja jetzt schon mehrfach gesprochen worden. Ich bin in zwei AKs und es ist bisher noch nie über irgendeine AK-Liste, von denen ich weiß, gegangen, wie man diese Nummern wo nachlesen kann. Warum gibt's da kein How-To? Warum finde ich das? Warum ist das nie gesagt worden? Weil das etwas kommt. Etwas komplizierter ist es, aber ich habe schon mal nachgefragt, es gibt die Möglichkeit, sogar eine Schulung im Landtag zu machen, damit man das Ding, die Infothek von denen erklärt kriegt. Ja, S11, aber das ist doch eigentlich nichts, was wo wir uns jetzt an den Landtag wenden. Das halte ich für eine von den Sachen, die von der Fraktion hätte kommen sollen und können. Nee, dafür sind sie noch zu frisch. Die Parlamentsdatenbank zu durchsuchen? Ja, also zum Beispiel ist es ja einfach so, du musst ja wissen, dass mehrere Dokumentenarten ein und dieselbe Nummern haben. Das heißt, ob du jetzt eine Tagesordnung oder eine kleine Anfrage, eine große Anfrage, gibt es unterschiedliche Nummernkreise. Das heißt, es kann zwei... Wenn ich in sowas nicht selber reinfudeln kann, wie die Parlamentsdatenbank, ja, und das nicht aus eigenem Antrieb intellektuell nachvollziehen kann, da muss ich auch die Frage stellen, ob der sich jetzt unbedingt in die Politik einmischen muss. Moment mal, Radbert. Das war jetzt böse, Radbert. Nee. Ja, das war böse. Ja, das war gemein. Das ist echt überzogen. Radbert, du hast eben gesagt, du könntest momentan nicht bei AKs mitarbeiten, weil du keine Zeit hast. Es gibt eine ganze Menge Leute, die verdammt auch viel arbeiten und die nicht die Zeit haben, solche Sachen sich selbst auszuklügeln. Es gibt auch Leute, die sind einfach technisch Deppen. Es gibt solche Leute. Es gibt auch unter den Piraten solche Leute. Und verdammt nochmal, warum ist es denn dann zu viel verlangt, wenn ich sage, wir brauchen doch eigentlich da ein How-To, das muss doch eigentlich schon lange über die AK-Listen gelaufen sein. Das halte ich für absolut selbstverständlich, tut mir leid. Da bin ich ernsthaft auf der Seite der Abgeordneten, die sagen, da fehlen uns die Ressourcen und da haben wir andere Prioritäten. Denn ja gut, das ist aber Grundlage von Transparenz und wenn das keine Priorität hat, dann tut's mir leid. Nee, sorry, die Parlamentsdatenbank des Landtags von Nordrhein-Westfalen, die ist für Leute, die minimale Computer Literacy aufweisen und sich minimal in den parlamentarischen Ablauf eingearbeitet haben, aufgrund der Basis von öffentlich verfügbaren Nachschlagewerken, denke ich, innerhalb von bescheidenem Zeitaufwand durchschaubar und recherchierbar, soweit, dass man da rauskriegt, was man da sucht. Das sage ich jetzt mal einfach so. Und da muss ja, man aber kein Experte sein. Die Leute wissen noch nicht mal, was, wonach sie suchen sollen. Also die Leute wissen noch gar nicht mal. Ja, müssen sie mal anfangen und sich hinsetzen und was suchen. Und dann bei der Weg ist das Ziel. Bei der Gelegenheit werden sie auch was finden. Das habe ich ja schon damals gesagt, als wir uns beim letzten Landesparteitag mal zum Thema Bildungspolitik getroffen haben, da im Koenighaus. Man muss sich mal an realpolitischen Fragestellungen abarbeiten und da mal reinfuchsen an Problemen, die einen interessieren und einfach mal sich die Mühe machen, zu recherchieren und versuchen, sich sachkundig, aber wirklich sachkundig zu machen, ja. Nicht nur eine polemische Meinung sich reinzupfeifen aufgrund drei, zwei Leitartikeln und den einen oder anderen Einwurf am Stammtisch, sondern mal wirklich in die sachpolitische Geschichte reinfuchsen, in die Entstehung von solchen Gesetzen, mal versuchen nachzuvollziehen, welche Anhörungen da etc. vonstatten gegangen sind, wer da gesessen hat an dem Tag und was der so gesagt hat und wie der das so gemeint hat und wieso der so beeinflusst worden ist. Und wenn man diesen Rechercheprozess einmal gemacht hat, für eine sachpolitische Frage, dann lernt man dabei wesentlich mehr, als das man eigentlich lernen wollte. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Es bleibt mir trotzdem noch bin trotzdem bei der Meinung, dass es gewisse Sachen gibt, wo man durchaus mal auch mal helfen könnte. Wenn es wirklich der Fraktion wichtig ist, dass wir mitarbeiten, dann kann man doch Leute da abholen an der Stelle. Und sorry, ich bin immer noch der Meinung, es gibt einfach Leute, wir bauen sowieso schon so riesige Barrieren auf in der Piratenpartei, weil wir dauernd mit irgendwelcher Technik ankommen, die manche Leute einfach überhaupt nicht verstehen. Für manche Leute ist es einfach schwierig, Mumble einzurichten. Für manche Leute ist es schwierig, im Wiki irgendwas zu machen. Ich beziehe das jetzt nicht auf mich, ich komme da eigentlich einigermaßen klar, aber es sind unglaubliche Barrieren, die da aufgebaut werden für Leute, die nicht technikaffin sind. So, und verdammt nochmal, warum holt man die nicht ab? Das ist eine ganz grundsätzliche Sache. Und ja, die Frage ist, warum holen wir die nicht ab? Und die Antwort darauf ist, weil wir die 12%-Partei sind, die 2%-Partei sind, an die Ansprüche einer 12%-Partei gestellt werden und die sie mit den Mitteln einer 0,2%-Partei erledigen sollen. Und da sind wir wieder bei fiesen Sachen wie Fanshop und Mandatsträgerabgaben letztlich. Ohne das jetzt den Bogen überspannen zu wollen. Aber wir haben die Kohle nicht, wir haben die Ressourcen nicht und wir müssen da andere Wege finden und wir müssen die Ressourcen ausbauen. Das ist eben die Frage. Du kannst nicht von Ehrenamtlern verlangen, dass sie sich in alles immer vollkommen einarbeiten. Es tut mir leid. Ja. Ja, und da muss ich den Ehrenamtlern verlangen, dass sie andere Beiträge leisten. Ich würde dir das erklären. Würdest du dann dieses How-To schreiben? Machen wir das so. Ich versuche dich da ein bisschen reinzubringen in die Datenbank, erklär dir genau, wie es geht und du schreibst dann das How-To. Wäre das eine Sache? Ja, kein Problem. Weil das ist nämlich immer auch die Sache. Da haben wir nicht unbedingt die Zeit für. Aber das so zumindest dir mal grob zu erklären, ist vielleicht nicht die Sache. Mal so ganz generell zu der Ansage, Holarius. Wie hast du es gerade gesagt? Wir sind Ehrenamtler und wir sind nicht in der Lage, uns in alles einzuarbeiten. Ja, da bin ich absolut d'accord. Zunächst mal auch nicht die MDLs sind absolut in der Lage, sich in alles einzuarbeiten. Und das ist einfach eine Lehre, die diese Partei, und das wiederhole ich mich zum x-ten Male, endlich mal ziehen muss. Niemand ist in der Lage, sich in alles einzuarbeiten. Und es sollten sich eigentlich verdammt nochmal alle Piraten dieses Problems mal bewusst werden und sich tatsächlich auch spezialisieren und sagen, okay, wir arbeiten uns jetzt oder ich arbeite mich jetzt in ein konkretes Thema ein oder einen konkreten Themenbereich, um den kümmere ich mich. Und bei den anderen Sachen vertraue ich einfach mal darauf, was die anderen, die sich in andere Themen eingearbeitet haben, sagen. Das wäre mal insgesamt für die ganze Partei ein sehr konstruktiver Ansatz. Was, Christopher? Ja, ich war gerade dabei zu schreiben. Ja, klar, setzt Schwerpunkte. Das ist das A und O in der Politik. Setzt Schwerpunkte und macht euch in den Themen fit, wo ihr glaubt, was erreichen zu können und macht da was draus. Und Old Holgi, was hast du dazu? Aufgenommen, gar nichts. Ich sehe schon, ich muss noch provokanter werden, um aus Old Holgi doch noch was rauszukitzeln. Nee, du musst nur den Ton ausmachen, wenn er das nicht möchte. So einfach ist das. Nein, du musst nur die Flauschkon erwähnen. 41. Ja, werden da wieder Robbenbabys gefressen? Nee, Sex mit Kraken würde ich anbieten. Hast du eine Krake? Nicht schon wieder das. Sex mit Kraken ist jetzt untrennbar mit Fragen nach der Lage in Afghanistan verbunden. Jetzt aber mal trotzdem mal, Entschuldigung, dass das off-topic ist, aber haben die Flauschkon-Leute heute ihre Zahlen veröffentlicht? Aha, okay. So, um das jetzt noch ein bisschen wieder in den normalen Rahmen zu bringen. Ich wollte an der Stelle eben einfach auch zeigen, dass es eben so Sachen gibt, von denen ich einfach glaube, dass sie nicht nur für die Partei wichtig sind, sondern für die Frage, wie wollen wir die ganze Sache transparent machen, wichtig sind. Und das ist im Prinzip auch das, was der Uwe eben gesagt hat. Das sind Sachen, die halte ich letztendlich für wichtiger, als in manchen Nebenbereichen dann auch einen super Referenten zu haben oder so. Ich halte diese Sachen, die Möglichkeit oder das niedrigschwelliger machen der Mitarbeit, halte ich für wichtiger als so manche inhaltliche Sache. Ja, und was nutzt dir niedrigschwelliger Zugang zu Sachen? Ich verstehe das nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das nicht polemisch sagen soll. Aber wir sind irgendwie nicht der pädagogische Arbeitskreis Datenbankerklärung Landtag NRW. Vielleicht würde ein bisschen Pädagogik schon manchmal helfen. Ja, das ist ja aber nicht Pädagogik, das ist der Punkt, das ist Politik. Was hältst du denn davon zum Beispiel? Auf der 20-Piraten-Liste kommen von diversen Mitarbeitern eine E-Mail mit Anträgen, wo oben drüber steht "For your interest". Unten drunter ist das Zitat von der Landtagspräsidentin und ein Link. Warum kann dann der Mitarbeiter, der sich das Ding schon mal angeschaut hat, nicht zwei Worte dazu sagen, zum einen was den Inhalt betrifft und auch was denn die politische Inhalt betrifft, wo das Ganze also hinzielt, was man damit erreichen will oder ähnliches, warum steht das nicht noch mit dabei, dass also da nicht nur, ja, Inhalt, dass da nicht nur ein Link ist, aber vielleicht auch mal ein bisschen Inhalt? Weil die Zeit dazu fehlt. Da fehlt einfach die Zeit zu. Da dauert vielleicht für den Augenblick nur 3 oder 5 Minuten. Dir fehlt sie, aber dann braucht's generell eine andere Struktur in der Arbeiter. Nein. Rein mal zeitmäßig gesehen. Da sitzt also jemand, der hat das Ding schon durchgelesen und meinetwegen macht er da nur Stichpunkte. Aber er schreibt dann etwas dazu und danach hast du dann Empfänger, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute in der 20-Piratenliste sind, hast du dann 100 Empfänger, die daraufhin wissen, aha, okay, diesen Antrag sollte ich mir mal anschauen, das macht Sinn. Und die Ausrichtung davon, das finde ich auch interessant, bedeutet, einer macht sich mal Arbeit und 100 Leute profitieren, das findest du nicht irgendwie sinnvoll. Ich mache das so in verschiedenen Sachen. Es gibt Sachen, von denen ich einfach, wenn ich sie reinkriege und ich weiß, ich werde sie erst morgen oder übermorgen lesen, weil ich keine Zeit dazu habe, gebe ich es aber trotzdem schon mal raus und dann kann ich auch noch nichts dazu sagen. Ansonsten schreibe ich zumindest meistens drüber, finde ich gut, finde ich schlecht oder was haltet ihr davon? Das ist im Einzelfall, aber das müsste man dann mit dem einzelnen Abgeordneten machen, der die Dinger rausgibt, weil ansonsten und auch mit dem klären, inwieweit da gewisse Informationen sind. Das ist aber dann doch der Zusammenarbeit mit dem AK und dem einzelnen Abgeordneten. Da würde ich jetzt auch meinem Kollegen irgendwie überhaupt keine Vorschriften machen wollen, sondern das müssen Sie mit Ihren Arbeitskreisen klären, wie sie die wie der Informationsaustausch da funktionieren muss. Also so sagen, ich muss das ja nicht vorher gelesen haben. Ich weiß nur, hat was mit Gesundheit zu tun, also gebe ich das an AG Gesundheit weiter. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich leite ja auch Sachen weiter, die ich zum Teil nicht lese. Was ich zum Beispiel immer mache, du kriegst am Tag, wenn du es bestellst, alle 3 Stunden eine Zusammenfassung über neue Dokumente. Also alles, was da so reinkommt. Und ich kriege also alle kleinen Anfragen und die Sachen von 3 Ausschüssen. So. Und wenn zum Beispiel kleine Anfragen kommen zum Thema Nationalpark in OWL, jetzt frag mich nicht, was dieser Nationalpark in OWL tut, ich habe keine Ahnung. Ich überfliege aber gelegentlich die Lippe-Liste und weiß, dass die einen Arbeitskreis zu diesem Nationalpark haben. Dann nehme ich das Ding, setze den Link auf Twitter, schreibe die Piraten Lippe an, setze die 3 Leute, die in dem AK sind, da mit rein, schicke das Ding weiter und bin fertig damit. So. Ich kann überhaupt nicht für alle Sachen, die ich weiterleite oder wo ich sage, hier sind neue Infos, eine Zusammenfassung schreiben. Auch nicht für die Sachen, wo ich thematisch mit drin hänge. Ich schicke auch ganz oft Sachen über die Listen, wo ich selber abends erst dazu komme, das zu lesen, weil Moni nun mal keine Gesundheitspolitik hauptsächlich macht. Also die Zeit ist einfach nicht da. Also Schreibi, du musst ja auch nicht alles machen, was da in diesem Landtag für die Piraten läuft. Nee, aber selbst mit den Sachen, die für die 3 AKs, die ich mitlese und die 2, in denen ich irgendwie aktiv bin, beziehungsweise 1,5, selbst das ist ja schon viel, weil es ja zusätzlich zu der Arbeit kommt, die da zu tun ist. Meine Frage, warum hast du so viele AKs? Ich habe nicht so viele AKs. Es ist so, dass Moni Bildung als Thema hat und stellvertretend noch in Kommunalpolitik und Arbeit, Gesundheit und Soziales ist. Das heißt, die 3 Sachen lese ich mit, beziehungsweise krieg geschickt, was da passiert. Ich selber mache Gesundheitspolitik. Das heißt, hauptsächlich hänge ich thematisch in der Gesundheitspolitik drin und vom Arbeiten her in der Bildungspolitik. So, das sind die Sachen, wo ich die Informationen automatisch zugeschickt kriege, die ich dann gegebenenfalls weiterleite, beziehungsweise stellenweise auch bearbeite. Wobei zur Erklärung ist wichtig, dass eben der Schreibe im Landtag in erster Linie für Boni und die Bildung da ist und als Basispirat eben die Gesundheit macht, sodass sich die Dinge hier ein bisschen miteinander matchen. Ja, das ist richtig. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Papiere da einstellen? Tschö. Was war es mit Papieren einstellen? Wie wäre es, wenn alle Abgeordneten die Papiere, an denen sie arbeiten, einstellen, zur Diskussion quasi freistellen? Dann käme Rückmeldung von den Basispiraten und sie hätten eine Hilfe dadurch. Also ich habe zu diesem Thema Dokumentation ja den Vorschlag gemacht und ich hoffe, dass das eben über Mr. Topf und alles, was dann noch folgt, auch umsetzbar ist, dass es eben zu diesen Themen, Ausschussthemen jeweils Informationsbereiche gibt auf dem in dem Portal der 20 Piraten, wo dann alle Punkte, die damit zu tun haben, vernetzt werden. Also im Endeffekt sowohl Reden wie auch die Papiere, wie auch irgendwelche Mails, die dazu geschrieben werden, dass man das zum Teil ja auch automatisieren kann, sobald bestimmte Worte in den Dingen auftauchen, dass die dann automatisch eben in diesen Bereich mit verlinkt werden. Und dann hat man so eine Dokumentationsplattform, wo man alles sammelt, was zu diesem Thema passiert im Landtag und auch... Ja, ich bin Optimist, weil nämlich Mr. Topf genau diese Fragen ja auch selber stellt. Also der ist ja zum Glück jemand, der jetzt nicht einfach nur einen Auftrag abarbeitet, sondern der eben jemand ist, der selber mit diesen Fragen auch sowohl bei den 20 Piraten wie auch in der normalen Welt unterwegs ist, sodass er also selber auch diese Position hat, wie kann man Dinge möglichst gut strukturieren, damit sie eben bürgerfreundlich, weil er ist ja nicht Pirat, sondern Bürger, und eben im Endeffekt natürlich für die Basis dann auch nutzbar werden. Diese Datenbank mit Stichworten, mit Sortierung, mit, das ist alles da. 3 Jahre Zeit. Nee, nicht 3 Jahre Zeit. Auf die Landtagsseite gehen und gucken, wie die Datenbank aufgebaut ist. Das ist einfaches Dropdown-Menü geklicke. Ja, aber ja, also wenn irgendeine Gruppe über irgendetwas spricht, was spricht dagegen, das direkt zu verlinken darin? Also sprich, du hast eine Stelle, das finde ich ja toll, man hat irgendeinen Anlaufpunkt, wo man ein Protokoll abrufen kann. Und wenn man das Protokoll abgerufen hat, ist man im Prinzip auch fertig. Da muss man nicht noch irgendwie woanders suchen, worüber haben die denn jetzt gesprochen, sondern das ist einfach verlinkt an der Stelle. Sprich, was gäbe es eine Hürde, wenn man sagen würde, okay, wir haben den PP358 besprochen und der ist da und da, also den direkt zu verlinken. Ja, ich weiß die Nummern zum Teil nicht aus dem Kopf. Das ist ja einfach, ich weiß, ja, pass auf, nee, die Sache ist einfach die, wenn wir da sitzen und diskutieren. Ich weiß nicht, wie es in den Arbeitskreisen geplant ist mit den Protokollen. Also was da jetzt gemacht werden soll und was nicht. Ist die Sache einfach, es sind alles immer kleine Sachen, die immer ein kleines bisschen Zeit kosten. Für alle Sachen, die man macht. Und es stapelt sich. Ich habe stellenweise Tage, wo ich mir dann so um eins denke, was hast du bis jetzt eigentlich gemacht? Und dann fallen dir so 12.000 Kleinigkeiten auf. So, klar kann man die Sachen da reinlinken, wenn man dann flink genug ist. So, dann hast du aber schon das Problem, wenn du die Sachen da reinlinken willst, dann brauchst du schon in einer AK-Sitzung einen, der Protokoll macht und einen, der die Leitung macht von der AK-Gruppe. So. Davon kann der Protokollant schon mal nicht mitdiskutieren, weil der muss nämlich Protokoll schreiben. Hast du schon mal pro Arbeitskreis wieder einen, der Protokoll schreiben muss, bindest du schon mal jeden Montag wieder einen für 6 Stunden. Merkst du das Problem? Das finde ich aber eine Grundvoraussetzung. Also, dass ein Protokoll einer Besprechung da ist. Ich weiß nicht, was ihr da vorhin 3 Stunden lang besprochen habt, aber das finde ich definitiv soll sein. Es kommt doch auf zwei Sachen von dem Protokoll an. Ich brauche einmal ein Protokoll und das finde ich ist das mal keine Frage. Ich brauche ein Protokoll, aus dem ich alle Informationen herausziehen will. Und dann ist die Frage, und jetzt mache ich es mal ein bisschen polemisch, wie weit muss das Protokoll eine Multimedia-Show sein, auf der auf Knopfdruck alles das genau hinkommt, was ich eventuell gerade zu dem Thema auch noch wissen will. Das ist die Sache, die auf der anderen Seite steht. Das heißt, die Nummer und wenn, wie gesagt, die Kritik, dass die Nummer beim letzten Mal wohl nicht dabei waren, weiß ich nicht von meinem AK, ob die Nummern drin standen, über die wir gesprochen haben, sollten drinstehen. Aber ich finde es auch, dass es nicht unbedingt unsere Aufgabe ist, die dann zu verlinken, weil es sind wirklich für einen Menschen, der sich da wirklich mal, sag ich mal, eine halbe Stunde bis Stunde mit beschäftigt hat, sind das 3 Klicks und dann hat er das Protokoll. Okay, dann hat er das Dokument. Ich erkläre es dir eben kurz. Du hast beim Landesvorstand manchmal so Protokolle da stehen, einzelne Punkte untereinander, Ticket 62385. Wie ist unsere Meinung dazu? Noch kein Beschluss, vertagt. Ticket 62389 und so weiter und so fort. Das hilft überhaupt nichts. Holgi, also, die Diskussion ist doch schon irgendwie ein Jahr alt oder so. Und dann haben wir das ja auch mit Claudia inzwischen verbessert. Also, wie ist gut, wäre ja nicht mehr dabei. Aber der alte Vorstand hat ja dann Claudia dazu genommen, damit Protokollant da ist, der dann auch die Übersicht hat und auch mal die Titel dabei schreibt und worum es überhaupt geht. Also Und hier geht's jetzt in der Diskussion die ganze Zeit um Parlamentspapiere. Also, dass wenn wir irgendwo diskutieren, dass dann die Leute zum Teil nicht wissen, worüber wir diskutieren. Das liegt daran, dass wir natürlich über irgendein Parlamentspapier Drucksache 16513 sprechen. Und, richtig. Und da muss einfach geguckt werden, ich meine, ich sag mal so, es ist wirklich innerhalb von einer Stunde, ist es rauszukriegen, wie ich an eine Drucksache 16513 komme auf der Seite. Moment, aber deswegen jetzt mal eine Frage. Ihr kriegt ja alles in gedruckter Form auf eure Schreibtische, richtig? Falsch. Falsch. Übrigens, links ist der Link zu Dokument 16513, ist eine kleine Anfrage der FDP. Scheiße. Darüber macht sich Olaf also Gedanken, okay. Ja, Moment, das heißt, ihr kriegt die Dinge als PDF oder was? Und dann sprecht ihr darüber. Du kriegst die Dinger dann ausgedruckt, wenn es deine Ausschüsse betrifft. Ja, mein, genau. Deswegen, es gibt ein Tool, da können wir ankreuzen, zu welchen Ausschüssen wir die Sachen ausgedruckt haben wollen. Wir können aber die Ausschüsse, in die wir offiziell eingetragen sind, nicht abwählen. Irgendwie so. Also ich kann die zumindest nicht abwählen. Das heißt, ich kriege zu meinen Ausschüssen, kriege ich einmal alles in gedruckter Form. Und da stehen ja dann auch, zum Beispiel auf einer Einladung steht ja dann auch drauf, was weiß ich, heute Tagesordnungspunkt, was weiß ich, irgendwie XY, Drucksache so und so. Und dann kann ich mir die entweder aus meinem Stapel Papiere rauswusteln oder ich suche sie mir auch in der Parlamentsdatenbank. Ja, aber die Frage, ich spreche jetzt über die AK-Kreise. So, habt ihr da Papier vor euch liegen oder arbeitet ihr alle nur mit Laptops und habt die Dokumente alle auf eure auf euren Computern drauf? Sowohl als auch. So, denn es ist ja das Einfachste, einfach zu sagen, weil auf jedem Dokument, was im Umlauf ist, besteht eine Nummer. Und dann braucht ihr ja nur reinschreiben, das ist Dokument sowieso, vom AK sowieso, das steht nämlich auch noch auf dem Dokumenten drauf. Und das reicht aus, damit man so ein Dokument auch wiederfindet. Bin ich völlig für. So, und das, was wir ja schon am Machen sind, weil diese Suchen kannst du ja auch automatisieren. So, das, was ich schon in AKs teilweise gesagt habe, ist, dass die Ausschüsse oder so wie die Dokumente sortiert sind, sind natürlich nach euren Ausschüssen sortiert. Wenn du jetzt natürlich nur einen Teilbereich daraus haben möchtest, kriegst du immer alle angezeigt. Und das ist halt in der Parlamentsdatenbank, weil der Ausschuss mehrere Themen hat, eben nicht möglich. Dann musst du halt wirklich manuell die einzelnen Dokumente raussuchen. Ja, besonders praktisch ist sie nicht, das kann ich unterschreiben, aber sie funktioniert. Hä, wieso reicht denn? Die Nummer reicht doch, oder? Nein, das Problem ist, wenn die Nummer weiß, ist okay. Nee, die Nummer reicht ja normalerweise nicht, so, weil es ja verschiedene Dokumentenarten und Typen gibt, die gleichen Nummernkreise haben. Das ist ja in der Parlamentsdatenbank vorne diese 10-stellige Nummer, das ist ja die Dokumentennummer, die richtige. Ja, du brauchst den Typ und die Nummer. Typ ist Änderungsantrag, Antwort auf kleine Anfrageberichtigung, bla. Dann kommt 16, Schrägstrich und dann kommt die Nummer. So, wobei sich 16 eigentlich erübrigt hat, denn das ist die Legislaturperiode. Ja, die steht aber immer dabei. Die musst du auch haben, wenn du nur nach der Nummer suchst. Ja, so, ich weiß. So, aber jetzt für die Piraten, gerade an der Basis, auch vielleicht für die eben nicht jetzt ganz tief irgendwie in der AK-Arbeit drin sind, ist es da unheimlich wichtig, über das Portal der Piraten zu sehen, mit welchen Anträgen beschäftigt ihr euch, welche Meinungen habt ihr dazu, was habt ihr dazu gemacht, welche kleinen Anfragen sind gestellt worden, welche Reden sind gehalten worden, und genau diese Dinge, die müssen über dieses neue Portal findbar sein, über entsprechende Stichworte beziehungsweise eben Ausschussnamen und Fachpolitiknamen, die dort dann wiederfindbar sind. Und dann gibt es eben die Bereiche, wo Klein-Kleinarbeit gemacht wird, weil man sich dann natürlich auch in irgendeiner Form zu äußern muss, auch wenn man wenig erreichen kann. Und dann müssen wir halt gucken, in welchen Bereichen machen wir eben die großen Baustellen auf, wo wir auch unsere Außenwirkung drüber erzielen wollen, ohne es zu lassen, zu sagen, wir lassen jetzt einfach viele Politikbereiche ganz brach liegen. Das ist auch nicht richtig. Aber wir müssen da eben schon gucken, dass diese Dinge dann eine entsprechende Struktur haben. Und diese Struktur muss eben Schritt für Schritt so aufgebaut werden, dass sie möglichst einfach zu handeln ist und möglichst auch einfach zu nutzen ist. Userfreundlichkeit, oder wie man das nennt. Also Entschuldigung, aber ich stelle jetzt einfach mal die Troll-Gegenfrage. Warum? Warum muss die Fraktion eine Datenbank komplett neu aufarbeiten? Nein, muss sie ja nicht. Nach dem, was Harald gerade gesagt hat, müsste sie, also entweder die Fraktion, die Mitarbeiter, irgendjemand, müsste genau das passieren. Warum haben wir denn dann vorher Transparenz angemangelt? Ich meine, dieses Datenbanksystem ist doch schon länger da, oder? Dann war doch vorher schon alles transparent. Warum sind wir denn überhaupt in den Landtag gegangen? Mein Gott. Ja, aber dieses Datenbanksystem des Landtags weist doch alles zu, was insgesamt zu dem Thema passiert, von CDU und FDP und Regierung und wem auch immer. Und da sind die Piraten natürlich auch mit dabei. Aber dann gibt es ja die Diskussionsebene, was diskutieren die Piraten, bevor die Dinge im Parlament dann auch weiter diskutiert werden. Und das ist ja eigentlich der Bereich, der für uns interessant ist. Eben, wie ist die Diskussion in der Fraktionssitzung, in den Ausschüssen, mit den AKs, mit den Mails, die dazu laufen, die relevant sind, die eben auch wirklich aussagekräftig sind und jetzt nicht nur Troll-Mails oder Plus-Eins haben oder sowas. Und das ist eigentlich das, was ich denke, was wichtig ist, damit man sich in diese Bereiche mit einklinken kann und eben natürlich auch Know-how aus der Basis mit in euren Arbeitsbereich dann möglichst sinnvoll einfließen kann. Also du meinst die parteiinternen Sachen, die zu den einzelnen Themen passieren? Genau, die parteiinternen Sachen, beziehungsweise eben die landtagsinternen Sachen, die transparent von euch gemacht werden. Yay, dann kann ich dir sagen, AK Gesundheit arbeitet dran. Das ist schon gut. Ich setze ganz viel Hoffnung in dieses neue Portal und bin da also ganz gespannt drauf und werde dann auch gerne mit dran weiterarbeiten, dass man die Dinge eben optimiert und nachher ganz glücklich ist, weil das eben auch nicht so viel Arbeit ist dann. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Spiegel Online zitiert heute, dass Klaus Hammer letzten Samstag in einer Sitzung seinen Rücktritt angeboten habe. Ich weiß von keiner Sitzung, die am letzten Samstag stattgefunden hat. Kann jetzt natürlich sein, dass Spiegel Online da eine stinknormale Mumble-Diskussionsrunde oder irgendwie so Kram... Nee, es gab letzten Samstag ein Gespräch zwischen dem Landesvorstand und dem Fraktionsvorstand als Frühstück im Landtag. Und in dem Zusammenhang muss wohl auch dieses Thema angesprochen worden sein, sei es off-topic oder wo auch immer. Dieses Frühstück, zu dem 20 Leute eingeladen werden sollten, weil sie so toll für die Partei arbeiten. Nein, ein Frühstück zwischen dem Fraktionsvorstand und dem Landesvorstand. Das ist, wenn man zählt, 12. Wo sind denn da die Protokolle? Da gibt's keine Protokolle, das war ein Frühstück. Da setzt man sich zusammen hin und isst ein Brötchen. Wir haben nicht protokolliert, was passiert ist. Aber wenn es dich interessiert, Nick Haflinger, 4 Scheiben Schinken und Lukas Lammler, ein Ei und 2 Tassen Kaffee. Moment, aber dann haben wir einen vorstandsnahen Kreis ja etwas vergrößert. Dann hat Klaus Hammer auf diesem Fraktionsfrühstück seinen Rücktritt angeboten und vermutlich ja auch begründet, oder? Keine Ahnung. Also ich gehe eigentlich eher davon aus, also ich glaube nicht, dass sie das beim Frühstück gemacht haben. Frühstück getroffen. Ja, dachte ich auch. Dass Vorstand sie das hat sich nach dem Frühstück zusammengesetzt. Genau, und Schreibi war gar nicht dabei und weiß trotzdem, wie viel Scheibenwurst der Joachim hatte. Das ist Transparenz, was? Eben. Es geht aber ja darum, dass jemand einen Rücktritt anbietet nach einem Gespräch, der stattgefunden hat, muss ja dann nicht nur beim Kaffee trinken und Brötchen essen geblieben sein. Okay. Nochmal, die haben sich nach dem Frühstück getroffen. Das ist nicht so schwer zu verstehen, aber ich wiederhole das gerne. Also die haben, Klaus hat den natürlich nicht in großer Runde mit der Fraktion angeboten, sondern eben halt in kleiner Runde mit dem Vorstand. Und dazu hat sich Ralf Glörfeld unter anderem heute auch im WDR geäußert, dass das eben so gewesen ist und man aber so erschreckt erstmal war, dass man diesen Rücktritt abgelehnt hat. Und erstaunlich ist eben, dass tatsächlich zwischen Samstag und Dienstag, wo dann diese nicht öffentliche Sitzung im Mumble stattgefunden hat, tatsächlich davon nichts an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ne? Das ist schon mal eine Sache, wo man sieht, dass Piraten auch stillschweigen können in so einem Zusammenhang. Oh, ja. Wenn vorstandsnahe Kreise dann der Annette Meyritz alles erzählen. Eine neuen Web-Ausarbeitung, wie das neue System aussehen soll? Webst. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage, jetzt, weil hier jetzt eben davon gesprochen wurde, dass da ein Rücktritt angeboten worden sei. Das basiert auf einer Spekulation oder hat das, wer hat das gesagt? Nein, das hat Ralf Glörfeld heute bestätigt im WDR Aktuelle Stunde. Habe ich selber gesehen. Ah, okay. So, interessante Zwischenfrage. Nehmen wir mal an, wir hätten das alle Samstagabend gewusst. Klaus Hammer hat dem Vorstand seinen Rücktritt angeboten. Der Vorstand hat abgelehnt. Nehmen wir mal an, es war so. Was dann? Also ich meine, hätte das jetzt irgendwas geändert? Nicht das Gleiche geschrieben wie heute Nachmittag. Einen Rücktritt bietet man nicht an, den macht man. Ja, aber geändert hätte sich nichts. Ich halte das auch für etwas verwirrend, aber das ist ja eine Sache. Also ich denke mal, nach dem, was in dem Artikel von den Spon steht und auch in den Tweets von Klaus, hat er natürlich seinen Rücktritt angeboten mit der Hoffnung, dass im Vorstand irgendeine vernünftige Einigung getroffen wird, die ihm eine Bleibemöglichkeit bietet, ne? Weil er ja dann auch von Messern im Rücken gesprochen hat. Und das bedeutet natürlich, dass er sich dann in dem Zusammenhang in irgendeiner Form auch schlecht behandelt fühlt und dementsprechend dann natürlich jetzt auch aus der Partei austritt. Und damit ist die ganze Sache ja dann doch in zwei Ebenen zu sehen. Also wenn ich montags rumtwittere über eine Herzentscheidung oder Bauchentscheidung, dann ist es doch eher unwahrscheinlich, dass ich am Samstag davor vielleicht nicht zwar drüber nachgedacht habe, aber schon irgendwo sowas angeboten habe. Also ich glaube, dass hier trotzdem, obwohl hier vielleicht auch Leute Sachen gesagt haben im Fernsehen, trotzdem noch sehr viel Spekulation dahinter steckt und man sich einfach dem nicht so unbedingt irgendwo ja anschließen sollte und manche Sachen auch, wie der Schreibreform es gerade gesagt hat, auch eigentlich egal sind. Ja, ich weiß nicht, ich fand das alles auch total verwirrend. Und dann habe ich heute, weil ich mir gedacht habe, ach, dieses Hicker geht mir voll auf den Keks, Twitter angemacht, Fitz angeschrieben, kommen noch Infos, wenn nein, warum nicht? Fitz antwortet, geht nicht, wegen laufender Verfahren, wahrscheinlich kommt nichts. Punkt. Und damit war das Thema für mich eigentlich durch. Ja, für mich eben nicht und ich weiß noch nicht mal, ob ich mich dafür genieren soll. Aber also ich denke, was zumindest wichtig ist, ist, dass man es so weit verallgemeinert, dass alle Menschen, die eine Datenschutzerklärung abgegeben haben und auch damit Zugang zu Daten, Request-Tracker und so weiter haben, damit die wissen, wo man aufpassen muss und sich klar machen, dass man eben wirklich auch immer mal wieder sehen muss, was man da unterschrieben hat, damit man nicht leichtfertig irgendwo in solche Fallen tappt. Weil das ist, glaube ich, schon notwendig, damit eben man daraus lernen kann und nicht eben eine Situation hat wie bei den Ärzten, dass man eben immer alles schön unterm Teppich hält und der Fehler eben immer beliebig oft wiederholt wird dadurch. Schreiben, wann hast du denn Twitter angemacht heute Morgen? Ja, ich habe so diverse Tweets gesehen, sicherlich nicht alle. Na, weil 10.35 Uhr kam die WDR-Meldung und die war mehr, als die Partei zu dem Zeitpunkt wusste. Von dem Spiegelding will ich gar nicht erst reden. Das hat der Landesvorstand vielleicht nicht zu verantworten, aber diese Haltung, wir sagen nichts, aber wir sagen es der Presse dann doch, nee. Ja, vor allem das Allerschlimmste, wobei ich nicht weiß, ob das mit laufenden Verfahren zu entschuldigen ist, ist Salamitaktik. Wir geben nur zu, was wir sowieso nicht mehr abstreiten können. Ich glaube ja, dass die Informationen, die bei der Presse gekriegt haben, nicht aus dem Landesvorstand kamen. Ich wette dagegen. Kann das gefeuert worden ist? Was? Ja, das ist gerade die Welt. Ich habe, wenn die Welt irgendwas schreibt, link mal. Übrigens links, Liquid-Initiative Nummer 219, ne? Ihr wisst schon, meiner Zeit. Ja, schön ist ja auch dieser Begriff feuert. Das hört sich so an, als wenn es ein Vertragsverhältnis gäbe, wo dann der Geschäftsführer, der ja Angestellter der Landespartei ist, aufgrund von Fehlverhalten, weil er in die Kasse gegriffen, gefeuert hat. Also das ist auch wieder so typisch. Und wie gesagt, der WDR hat auch in seiner Anmoderation in der Aktuellen Stunde gesagt, dass der parlamentarische Geschäftsführer Klaus Hammer jetzt aus dem Landtag zurücktreten musste. Also da war wirklich auch völlige Verwirrung. Sogar Block? Ja, da steht jetzt aber nichts Neues drin, ne? Wieso entlassen worden ist? Sag mal, ja? Wo hast du die letzten 24 Stunden gelebt? Bitte. Okay. Ich denke, wir müssen einfach uns mal dran machen, die Informationen auf Twitter für alle an der Basis einfach aufzuarbeiten, damit man da auch mal nachschlagen kann. Alle Informationen auf Twitter seit Anbeginn von Twitter, hast du es vergessen. Ich will ein Kind von dir, Björn. Guck das doch mal wer aus. Da ist doch eh für die Tonne. Ausdrucken, für die Tonne. Ja, für die Tonne, super. Genau, und dann... Boah, manchmal muss man echt die Pointen auch doppelt bringen. Tough Crowd hier. Hammerwitz. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut jetzt hier auf der WDR-Mediathek und es ist so, dass der Klaus getweetet hat, er hätte den Rücktritt angeboten am Samstag. Ja, hat er auch. Ach und, nee, ja. Und der Ralf hat das eher relativiert, aber naja, gut. Der Ralf war beteiligt? Sind zwei Dinge. Der Ralf sitzt im Vorstand. Das sind zwei Dinge. Wenn er den Samstag angeboten hat, kann man ihm trotzdem gestern Abend nahegelegt haben, zurückzutreten. Und da kann er nicht drauf reagiert haben. Und ja, nicht eben. Das ist genau der Punkt. Nicht anders sind die beiden Infos zu verstehen. Genau so ist es zu verstehen. Er hat Samstag seinen Rücktritt angeboten und gestern Abend haben sie darüber diskutiert und haben den Rücktritt nahegelegt. Da hat er Nein gesagt und damit ist das Ding für mich durch gewesen. Ich habe ja auf der ML auch gefragt, genau nach diesem Punkt. Und der Achim hat dann das Update gebracht und wenn das so war, wie das jetzt da im Beitrag steht, dann ist alles prima. Dann ist die Konsequenz einfach nur logisch. Was für mich dann nach wie vor nicht logisch ist, ist, wieso zwischen dieser Geschichte und der Diskussion dann noch zwei Tage liegen müssen. Weil das ist das größte Gate, was wir bisher in der gesamten Geschichte der Partei hatten. Korrigiert mich, wenn ich Blödsinn rede. Und, Korrektur. Du redest Blödsinn. Korrektur. Genau, Blödsinn. Ja, zumal vielleicht hat sich da jemand auch einfach noch irgendwie Zeit erbeten oder sowas. Wieso Zeit erbeten? Also offizielle Sitzung war gestern Abend, dann wird das da behandelt. So. Ja, ja, genau, ich sage ja, und Zeit erbeten im Sinne von, wenn also meines Wissens hat Klaus am Montag was getwittert von, das ist aber eine schwere Entscheidung, soll ich jetzt nach Bauch oder nach Herz entscheiden? Das heißt, er hat am Montag von einer eigenen Entscheidung getwittert. Könnte ja sein, dass es sich um so eine Rücktrittsentscheidung handelt, was dann wieder heißen würde, dass er eigentlich vielleicht dann zwischen der Zeit, wo er mit dem Vorstand grundsätzlich über die Sache gesprochen hat und irgendwie dann... Ich finde das vollkommen falsch, was du da gerade machst, Uwe. Nee, ich spekuliere ja nicht, sondern genau. Ich spekuliere nämlich nicht, sondern ich nehme Fakten, die da sind und sage, die Leute sollen nicht so viel spekulieren. Ja, du spekulierst aber, was dieser Tweet bedeutet und das solltest du einfach tun, nicht tun in dem Fall. Alles Spekulation, das hört doch auf damit. Gut, dann, was auch immer. Also ich denke auch, dass bisher die Dinge, die eben auch gestern ausgearbeitet worden sind und auf der Seite des Landesverbandes stehen, dass die erstmal die Sache relativ sauber darstellen und auch wirklich alles tun, um Schaden von der Partei fernzuhalten. Und ich denke, eben als zweiten Schritt muss man eben diese Sachen unter datenschutzrechtlichen Berücksichtigungen mit dem Datenschutzbeauftragten und dem Udo Vetter, der ja auch gestern dabei war, einfach nochmal diskutieren, was man so sozusagen neutralisieren kann, dass man sie dann als Information rausgeben kann für alle, die eben mit den datenschutzrechtlichen Belangen in der Piratenpartei auch zu tun haben. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, damit wir daraus lernen können. Soll ich jetzt mal wieder böse sein? Ich glaube lieber nicht, wa? Mach mal. Kommt immer für Belustigung. Nein, ich verzichte jetzt drauf. Ich möchte nicht böse sein. Wer möchte schon böse sein? Im Grunde möchte das niemand. Dachte das Holgi gerade, den Huster? Also weißt du, niemand möchte böse sein. In einem Kanal mit Korax und mir zu sagen, grenzt schon an offener Provokation. Genau, ich wollte gerade sagen, der Huster hörte sich nach Korax an. An völlige Ignoranz grenzt das. Nein, ich glaube, im Grunde seines Herzens möchte noch nicht mal Korax sein. Und er glaubt, in Wirklichkeit ist es heilsam. Der Hass ist heilsam und wir werden alle daran genesen. Ja, komm zur dunklen Seite. Wir haben Kekse. Okay, und eine Kaffeemaschine. Ah, eine 4.000 € Kaffeemaschine. Nee, passt auf. Ach nein, ich tu's nicht. Ich tu's einfach nicht. Ich werde jetzt gut sein. Bleibe auf der hellen Seite. Ja, genau. Dafür ist schon zu spät. Weil Seelen wohnen nach in meiner Brust, beziehungsweise in meinen haarigen beiden Brüsten. Ich will es nicht genau wissen. Jetzt wirst du nicht böse, sondern widerlich? Ja, es wird so richtig widerlich. Widerlich, richtig widerlich. Wieso twitter ich dann öffentlich darum, dass auf einmal der Spiegel die ganze Geschichte hat und ich muss das dann bestätigen als Vorstand? Und lösche dann hinterher meine Tweets. Entschuldigung, ich frag da an der Stelle echt mal, wer hat da mit dem Spiegel geredet? Ja, ich bin im Spiegel rede sowieso unter aller Sau, aber das ist eine Sache, die kann man nicht kontrollieren. Und dass es immer mehr Mitwisser gibt und vor allen Dingen meine ich im Hinterkopf zu haben, dass da der Beschluss, dass irgendwie was da und wie viel da kommuniziert werden soll, nicht einstimmig, sondern einmütig gefallen ist. Das heißt, irgendjemand hat das sowieso nur so halt mitgetragen. Und ja, selbst wenn das nicht der Fall war, gibt es immer die Möglichkeit, dass jemand sein Mittragen nur heuchelt und in Wirklichkeit das scheiße findet, da irgendwie eine Informationskontrolle betreiben zu wollen. Dann lass uns den Vorstand größer machen. Noch größer. Lass uns überhaupt mehr Vorstände wählen. Oh ja. Würstchengenerator. Bin der Großvizier gegen Indikt. Kürzere Amtszeit. Nur noch 3 Monate.